Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 782 Google und andere Probleme. Ja, Google hat Probleme und Google ist für manche auch ein Problem. Und definitiv zunehmende Tendenz bei beidem. Denn auch nicht nur Apple bekommt von der EU eins auf den Deckel, sondern auch Google das ein oder andere Mal. Ja. Und was so die Produkte von Google betrifft, sind sie immer noch überdurchschnittlich. Ja. Also ich komme nur schlecht von den Sachen weg, ja, weil die einfach so gut sind. Aber so einige Sachen haben in letzter Zeit wirklich so stark nachgelassen, dass man wirklich schon an Alternativen denkt, also ich zumindest. Google Fotos ist sowas beispielsweise. Es ist ja geradezu absurd, dass dieses Schauspiel, was da aufgeführt wurde, ich habe ja immer mal wieder darüber berichtet mit dieser Ultra-HDR-Funktion, die ist immer noch nicht bei mir eingetroffen. Ja, keine Ahnung, wie es bei anderen aussieht. Die Funktionen oder das Design, was momentan geändert wird, das erscheint jetzt gerade bei Apple, also auf der Apple-Version, auf der iOS-Version, Google Fotos. Ja. Und natürlich bin ich neugierig und habe mir das auf meinem iPad mal angeguckt. Und da habe ich dann interessante Sachen festgestellt. Also ich kann in Google Fotos vom iPad ein Bild ändern in HDR. Dort heißt es nicht Ultra HDR, sondern einfach nur HDR. Nicht HDR-Effekt wie das alte von Google. Das ist nämlich was total anderes. Ich kann also HDR aktivieren und das Bild abspeichern. Und jetzt kommt's. Ich gehe mit meinem Android-Handy in die Google Photo Library und ich kann dieses Foto als HDR auf meinem Sony-Gerät anzeigen. Das heißt, die Funktion ist quasi integriert, wird aber offenbar nicht freigeschaltet, aus was für einem Grund auch immer bei Android. Bei iOS ist diese Funktion ganz normal vorhanden. Da stelle ich mich schon Fragen, was läuft eigentlich bei Google schief? Es wird immer besser und besser. Und ich kann dann nur noch mit dem Kopf schütteln. Ich habe keinen blassen Schimmer mehr, wie ich das jetzt noch einordnen soll. Lässt Google Android fallen? Nein. Ich denke, das hängt damit zusammen, dass die Entwicklerteams unterschiedlich sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Google, also das iOS-Entwicklerteam für Fotos scheint top zu sein, scheint gut zu sein. Die haben nämlich jetzt auch weitere Verbesserungen gemacht, komme ich gleich noch dazu, und die veröffentlicht. Und das Android-Fotos-Team, das sollte sich was schämen. Die kriegen nämlich diese Funktion einfach nicht auf die Reihe und behaupten dann sogar noch eine Zeit, es gibt sie gar nicht, weil das die Funktion ist ja nicht offiziell angekündigt. Das ist schon alles ziemlich traurig und ich weiß nicht, was man da machen. Google sollte mal sich das genau angucken, weil sowas geht eigentlich nicht. Ja, also das Design von Google Fotos auf iOS ist verändert worden und zwar zum Positiven mehr, also ein intuitiveres Benutzen ist da jetzt möglich. Das Datum der Bilder ist jetzt ein bisschen prominenter im Blickfeld. Das hätte ich mir auch schon öfters gewünscht. Sieht richtig gut aus. Und hat auch einen so ein Drei-Punkte-Menü für sogenannte Foto-Stacks und Bursts. Ja. und auch neue Badges für Live-Fotos gemacht. Also auch das hier ist gut gelungen. Ja. Und auf iOS kommen die Sachen oder sind die schon da? Und für Android heißt es Coming Soon. Wir sollten zuerst mal die HDR-Funktion hinkriegen auf Android, Google Fotos. Dann wäre ich froh, wenn sie auch dieses Design übernehmen würden. So langsam wird das Ganze richtig absurd. Und das Schlimme ist dabei, ich habe es ja schon mal in einer anderen Sendung gesagt, das Schlimme ist dabei, wir denken immer, auf Android gibt's alles. Aber probiert mal eine vernünftige Alternative zu Google Fotos zu finden. Ich meine so richtig, eben mit diesen speziellen Funktionen. Ja. Geht nicht, gibt's nicht. Und das ist noch trauriger als das, was Google abliefert. Vielleicht liefert Google deswegen für Android die Google Fotos App in diesem schlechten Zustand aus, weil es eh nichts anderes gibt, nichts wirklich Besseres gibt auf Android. Und bei iOS müssen sie sich dann halt schon ein bisschen mehr anstrengen. Es ist wirklich dramatisch und auch traurig, ganz ehrlich. So geht es nicht. Naja, auf jeden Fall, das hat mich auch diese Woche wieder ein bisschen geärgert. Ich frage mich wirklich, was das soll. Und naja, ich weiß nicht. Also ich habe, wie gesagt, ich habe schon umgeguckt, ja. Es ist auch so, wenn ich habe mir auch mal Proton genau angeguckt, nicht weil die überragende Gallery-Funktion haben, ganz im Gegenteil. Ja. Aber stellt sich dann auch die Frage, wenn ich so ein schlechtes Produkt wie Google Fotos dann habe, und ich müsste dann auf eine Alternative wechseln, auch wenn da natürlich auch andere Funktionen eventuell nicht da sind, aber zumindest designmäßig ist das dann ein bisschen besser. Dann muss ich eigentlich auch nicht mehr bei Google Fotos bleiben und dort meine Bilder automatisch hochladen, sondern dann kann ich eben auch zum Beispiel zu einem sicheren Service wie Proton gehen, ja, und dort eben meine Sachen hochladen, verwalten. Wenn ich dann was teilen muss mit jemand, der, das ist ja Standard, dann eben Google Fotos hat, ja, kann ich das immer noch über Google Fotos machen, nur dann geht eben nur noch das in Google Fotos, was ich auch mit anderen teile. Fertig. Also teilen muss über Google Fotos, sag ich mal so. Also ich bin nicht sehr begeistert. Begeistert bin ich hingegen, dass jetzt das Red Magic Astra Gaming Tablet auch tatsächlich global jetzt verfügbar ist. Das ist jetzt global gestartet. Und es geht los ab 469 €, was ein guter Einstiegspreis ist. Ja, dafür bekommt man dann die kleine Version mit 12 GB Hauptspeicher und 256 GB Storage. Ja, das ist die kleine Version. Es gibt noch eine mittlere Version mit 16 GB Hauptspeicher und 512 GB Storage. Und dann die große Version mit 24 GB und 1 TB Storage. Das ist mal eine Ansage, das ist gut. Und von daher bin ich schon begeistert, dass es hier das Gerät dann jetzt auch gibt. Es gibt es jetzt also in Nordamerika, Europa, UK, in Asien und anderen Ländern. Das finde ich schon gut. Glück, dass das auch rauskommt, denn das ist ein Gaming-Tablet, das hat es wirklich in sich. Mit 9 Zoll ist es wahrscheinlich gerade noch so okay zum Spielen. Ja, ich habe ja gesagt, größere Bildschirme ist da schwierig. Also ein 10-Zoll-Tablet macht dann schon ziemlich Schwierigkeiten, damit zu spielen. Aber so wird es gerade noch so gehen. Müsste ich halt mal in der Hand haben. Die Auflösung 1504x2400 Bildpunkte Auflösung geht ebenfalls in Ordnung, vor allem mit einem OLED-Screen mit 165 Hertz Bildwiederholfrequenz. HDR natürlich, sofern es irgendwie von irgendwas unterstützt wird auf Android. Eine Helligkeit von 1600 Nits, da wird das ist ja ein Flutlicht dann, mit der dieser Bildschirmgröße. Ein Snapdragon 8 Elite Prozessor ist ebenfalls mit drin. Und spezielle Kühlmechanismen wurden hier integriert, damit der Chip auch einigermaßen Performance laufen kann. Mit Flüssigmetall, eine große Vapor Chamber und ein aktiver Fan, also ein aktiver Lüfter. Nicht schlecht, so wie man es auch von den Smartphones gewohnt ist. Und das alles zusammen sollen für 8 Grad Temperaturreduktion sorgen. 8200 mAh Akku, 80 Watt Charging, das ist auch nicht so schlecht. Für ein Tablet ist 0 auf 50% in 20 Minuten doch schon ziemlich gut. Und USB-C-Port ist USB 3.2 Gen 2 und es unterstützt auch, und das hat mich besonders gefreut, externe 8K-Displays. Also bis zu 8K-Displays mit 60 Hertz. Also wenn euch mal beim Spiel das Display zu klein ist und das Spiel hat Controller-Unterstützung, koppelt euren PlayStation-Controller, möglicherweise geht auch der Xbox-Controller mit dem Gerät, und dann schließt das Teil über so ein externes Dock. Ja, oder es gibt es schon für 5-6 Euro bei AliExpress, ja. Da kann man das an die USB-C-Schnittstelle anschließen, hat dann HDMI-Ausgang, dann macht ihr das auf euren großen Fernseher und geht, je nachdem, was für ein Konverter bzw. TV ihr habt, bis zu 8K mit 60 Frames pro Sekunde, wenn das mal keine Gaming-Auflösung ist. Das ist doch gut, ne? Nicht schlecht. Und das zu dem Preis, da kann man echt nicht meckern. Ja, wenn es bei externen SSDs für Handys geht, dann, frage ich mich manchmal, wo ist der Sinn bei den heutigen Speicheraufteilungen? Ja, was kann man damit machen? Ja. Also es ist wirklich ein bisschen problematisch. Es gibt sehr eingeschränkte Sachen. Wenn man das SSD-Laufwerk natürlich immer dabei hätte, immer dran hätte, dann könnte man natürlich einiges mehr machen. Jetzt werden solche kleinen SSD-Laufwerke angeboten, richtige SSD-Laufwerke, die zum Beispiel wie bei einem, also beim iPhone mit einem Magnethalter hinten auf der Seite dran ist. Keine Angst, SSD ist für normale magnetische Ströme kein Problem. Elektromagnetische könnten vielleicht Schwierigkeiten machen, aber so ganz normale Magneten, das macht der SSD eigentlich nichts aus. Also einmal die Methode oder eben so kleine wie das AIF oder AIFRO, AIFFRO, P30, das direkt unten angesteckt wird. Klar, das Handy wird dann etwas höher sozusagen, aber das ist so klein, dieses Teil, was man da anstecken muss, dass man es eigentlich schon grundsätzlich, ja, könnte man es dran lassen. Also die zwei Möglichkeiten gibt es da. Übrigens, das andere ist auch ein iPhone P10 Plus. Das ist dann eben, wie gesagt, das kann man dann hinten mit dem MagSafe da dran machen. Ja. Einige Android-Geräte sollten das auch haben. Ja, ist allerdings sehr übersichtlich. möglicherweise hilft da ein Case. Es gibt auch für Android-Geräte so ein MagSafe Case. Heißt ein bisschen anders. Ja, klar, ist ja geschützt. Und damit kann man dann mit so einem Magnetic Case, damit kann man dann ebenfalls das Teil einfach dran klipsen und dann mit ganz kleinen USB-C-Kabeln, die auch so angewinkelt sind und so, dann das verbinden mit der USB-C-Schnittstelle unten, und dann geht es eigentlich auch im Großen und Ganzen. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen haarig, und ich kann mir vorstellen, dass das nicht jeder so sieht, dass man das locker mitnehmen kann oder immer dran lassen kann. Ja. Aber nur dann macht es irgendwo Sinn, weil nur dann kann man das aktiv auch zum Beispiel nutzen, um direkt aufzuzeichnen auf dieses SSD-Laufwerk. Ansonsten macht es eigentlich ehrlich gesagt nur dann Sinn, wenn man zum Beispiel aus irgendwelchen Gründen unterwegs die Daten vom Smartphone auf eine SSD bringen möchte. Zum Beispiel, dass man damit, ohne über die Cloud das zu machen, ja, was man manchmal ein bisschen schwierig ist, wenn man unterwegs ist, ja, dass man das dann auf seinen Computer übertragen kann und dort dann eben weiter bearbeiten kann und so weiter und so weiter. Also zum Beispiel für Journalisten eventuell interessant. Aber das ist dann doch ein sehr, sehr eingeschränkter Teil, sage ich mal. Ne? Anders wäre es hingegen, wenn man das eben, wie gesagt, immer dran lassen kann, dann kann man damit auch direkt aufzeichnen. Die Laufwerke sind schnell genug. Ja? Also die SSD-Laufwerke sind oftmals schneller als der interne Speicher. Und von daher kann man dann schon zum Beispiel 4K-Videos mit 60 Frames pro Sekunde auf der SSD-Karte speichern. Oder auf dem SSD-Laufwerk speichern und dann eben das ausnutzen, dass man da eben größere Speichermengen locker anstecken kann. Und da sehe ich dann hier zum Beispiel, es gibt ein 1 Terabyte ja, zum Anstecken und das hinten für MagSafe, Magnetic SSDs, 512 Gigabyte Speicher, also das sind schon ordentliche Werte. Das ist schon wieder einiges an Video zusätzlich, das man dann eben hier aufnehmen kann. Und das, ihr glaubt gar nicht, das braucht man hin und wieder schon mal. Also wer nicht nur kurze Filmschnipsel macht, ja, sondern auch mal, was weiß ich, für ein Video oder so eine Autofahrt oder ähnliches aufnehmen möchte, ja, und das dann später schneiden möchte. Sonst verpasst man ja einiges vielleicht, ja, dann ja, kann man auch mal ein paar Stunden Video aufnehmen, ja? Und ruckzuck ist da so ein Smartphone-Speicher voll und zwar ganz schnell geht das. Und von daher ist das eine interessante Sache. Preise zwischen 85 und 135 US-Dollar ist eigentlich auch nicht schlecht. Ich guck mal schnell, ob es die auch hier in Europa gibt. Ja, es gibt hier wenige von diesem iPro P10 beispielsweise gibt es was. Das sind die Preise aber höher, als ich eigentlich gedacht habe. 1 Terabyte allerdings, nicht ein 512 Gigabyte, sondern hier 1 Terabyte für 182 Euro. Ja, wird also auch hinhauen. Aber es gibt auch noch andere Anbieter, die darauf setzen, zum Beispiel Orico hat eine 1 Terabyte magnetische externe SSD-Drive für 99 Euro oder 99,99, also 100 Euro, ja, das ebenfalls hinten MagSafe-mäßig angeklickt werden kann, wie gesagt, mit dem entsprechenden Case für ein Android-Gerät ist also auch kein Problem. Und da könnt ihr mal gucken, da gibt es noch mehrere kleinere Sachen, die man dann eben hier anschließen kann. Entweder rund eben an MagSafe oder unten gleich angesteckt auf am Smartphone. Eigentlich ist das immer nur eine Designfrage, ja, weil diese kleine SSD unten aufgesteckt wäre gut, wenn das zum Beispiel genau exakt die Maße des eigenen Smartphones hätte. Dann wäre das fast so, als ob das da immer dran wäre, ja, und das wird gar nicht so auffallen, das Handy wäre einfach nur ein Stück höher, aber das war's dann und ich denke, das wäre auch eine schöne Sache. Gut, wer also die SSD braucht, es gibt da Möglichkeiten. So, jetzt komme ich mal was, ich habe heute ja in der Rios-Wochensicht sehr lange und breit über Elektroautos gesprochen und auch darüber, dass Tesla eben so naja, verachtet wird momentan und was die Leute eben damit alles assoziieren und dass man eben Schwierigkeiten hat, ganz ehrlich, muss man ganz ehrlich sagen, wenn man einen Tesla hat, dass man da nicht in eine Schublade gesteckt wird. Es ist sehr, sehr schade, weil das ist eins von den besten Autos, die man für Geld kaufen kann als Privatkunde. Und deswegen muss ich schon ehrlich sagen, ist es wirklich traurig, dass man deswegen das Auto nicht kaufen kann. Ja? Aus Angst davor, eben nicht nur abgestempelt zu werden, sondern auch, dass das Auto eventuell sogar noch Schaden abbekommt, wie in einigen Großstädten ja immer mal wieder berichtet wurde. Deppen gibt's halt überall. Aber so ist es nun mal. Und ich meine, man kann ja auch in gewisser Weise kann man ja auch diesen Zorn verstehen. Ich hoffe nur, dass es mit Tesla jetzt bald Elon Musk von Tesla sich trennt sozusagen, ja, und das kann dann eine eigenständige Firma werden, das wäre schon nicht schlecht, aber ich glaube, das ist Wunschdenken von mir. Aber naja, okay. Wie auch immer, das Problem ist, Musk hat ja das sehr publik gemacht und hat eben Trump direkt unterstützt und war dann sogar noch in der Regierung Trump tätig. Ganz so weit ging es zwar mit Tim Cook nicht, aber man kann es nicht wegleugnen, dass auch Apple Trump dann nach der Wahl massiv unterstützt hat und dass Tim Cook jetzt mittlerweile auch ein gern gesehener Gast ist im Weißen Haus. Und der war auch eben zum Beispiel bei der Vereidigung von Donald Trump vom Amtsantritt dabei, ja. Auch Google, Sundar Pichai war da dort und Mark Zuckerberg und so weiter und so weiter. Und eine Gruppe von Aktivisten, Extinction Rebellion heißt die, die haben jetzt einen Shop, das was Tesla ebenfalls passiert ist mit seinen Shops, ja, einen Shop in New York sozusagen attackiert und haben den vollgesprüht mit den Worten, also Boykott, ja, und auf der anderen Seite Trump ist gleich toxic. Das heißt, man assoziiert eben hier auch Tim Cook mit Trump. Und da seht ihr, da ist die Geschichte, auch wenn Tim Cook jetzt nicht so aktiv war wie Elon Musk, und Sundar Pichai ebenfalls nicht und Mark Zuckerberg auch nicht. Aber die alle halten jetzt Händchen mit Trump und kriechen ihn sonst wo rein. Und von daher müsste man, wenn man konsequent wäre und eben Tesla deswegen just, müsste man dann eben auch Apple und Google, ja, und Meta über den Jordan laufen lassen, weil die eben mit so einem Regime gemeinsame Sachen machen. Ja. Das ist die bittere Wahrheit. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich bin da immer so ein bisschen gespalten. Auf der einen Seite, das sind Technikprodukte. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, also ich bin mir sicher bei Mark Zuckerberg und Pichai und ich denke auch Tim Cook, dass wenn jetzt heute Trump weg ist, dann werden die drei Kreuze machen, ja, und werden sich freuen darüber, ja, weil die wollen einfach nur ihre Produkte vertreiben und eben auf dem Markt erfolgreich sein. Und das wollte Musk auch machen. Der hat, wird sich wahrscheinlich ausgemalt, wenn er dann in der Regierung sitzt, dann kann er hier Tesla ganz weit nach vorne bringen. Die Aktionäre waren ja dann auch erstmal begeistert, ja, als die Nachricht aufkam, ja, Musk ist jetzt hier, ne, im Doge leitet er und ist jetzt in der Regierung aktiv. Und dann ging die Aktie erstmal nach oben. Das kann man genau sehen, für die, die es nicht glauben wollen. Und dann eben mit seinen Fehltritten und Übertreibungen und was weiß ich alles, dann ging es natürlich wieder ein bisschen nach unten. Und als der dann eben sich mit Trump überworfen hatte und jetzt quasi Spinnefeind ist mit Trump, ging der Aktienkurs dann massiv nach unten und die Verkaufszahlen eben auch. Aber das, was ich damit sagen will, ist, die Menschen machen schon wieder zwei Klassen an Produkten. Bei dem einen, weil er halt sehr unbeliebt ist momentan, ne? Oder eigentlich nicht momentan, sondern eigentlich immer unbeliebt ist, eine Mask, ja, verteufelt man so ein Produkt. Obwohl es eins der besten Produkte in dem Bereich ist, das man eben kaufen kann. Ich habe es, wie gesagt, in der Rios Wohnung sich nochmal genau dargelegt. Auf der anderen Seite lassen wir das aber Apple, Google und Meta durchgehen. Ja, diese Anwandlungen mit Trump gemeinsame Sache zu machen. Und was ist da jetzt vernünftiger? Schwierige Frage, ehrlich gesagt. Insgesamt tendiere ich halt dazu zu sagen, lass die Technik Technik sein. Ich kann und ich will nicht überprüfen, wer was in seinem Leben verbrochen hat, CEO-mäßig, ja, und ob ich mir und mach daran dann davon dann abhängig, ob ich mir dessen Produkt kaufe oder nicht. Ich finde, das greift zu kurz. Ja. Dass halt Musk so massiv in den Medien ist, ist halt wirklich unglücklich für Tesla gewesen. Und ja, viele bei Tesla sind sehr unglücklich darüber, über das, was Musk so macht. Weil diese Leute werden dort bestraft, die dort arbeiten. Und die vielleicht überhaupt nichts mit den Ideen von der Trump-Regierung zu tun haben. Also das sind ganz normale Menschen, die dort arbeiten, ja. Und von daher, ne, ich bin eher auf dem Zug, nee, also auch das, was dort auf dem Apple, in diesem Apple Store gemacht wurde, den zu bekritzeln mit diesen Worten Boykott und Trump ist gleich toxic, und also Tim und Trump ist gleich toxic, ne? Das ist dann schon meiner Meinung nach schlecht. Also das sollte man nicht machen, weil eben das Produkt, sage ich mal, oder die Technik, das Produkt, die Menschen, die eben dort drin arbeiten, das Produkt, das verkauft wird, das hat nichts mit der ganzen Geschichte zu tun. Technik ist neutral. Es kommt nur darauf an, wer sie einsetzt, nicht wer sie verkauft normalerweise. Klar kann man sagen, man möchte niemand finanzieren. Ja, das ist halt, das kann ich schon verstehen, wenn man diese Haltung hat, absolut. Aber ich finde, man sollte das vielleicht dann doch selbst für sich entscheiden und nicht das Ansehen einer Marke so dermaßen versuchen zu schädigen, weil das wiederum meiner Meinung nach übers Ziel hinausgeschossen ist. Also von daher hier Apple, obwohl ich kein Apple-Fan bin, hat hier auch meine Unterstützung, dass sie eben hier ungerecht angegangen wurden. Und das würde ich auch jedem anderen zugestehen, auch Sundar Pichai und auch Meta. Ich hasse Meta, aber trotzdem fände ich das jetzt eben nicht so gut. Schwierige Sache, ehrlich gesagt, eine definitive Antwort will ich und kann ich auch nicht geben. Ich denke nur, jeder soll selbst entscheiden. Aber was ich absolut falsch finde, ist, dass man jemand anderen deswegen wegen seiner Entscheidung, ein Produkt zu kaufen, irgendwie angeht oder dem irgendwie versucht, das Leben schwer zu machen und eine Schublade steckt. Das finde ich absolut daneben, denn dann dürfte man nichts mehr kaufen, gar nichts mehr kaufen, denn ich habe es gesagt, jeder hat irgendwo Dreck am Stecken. Klar, vielleicht nicht so schlimm, aber trotzdem, wenn wir es dann runterbrechen, dürfte man eigentlich gar nichts mehr kaufen. Ja, was weiß ich, was Firma XY in China, Taiwan oder Vietnam oder sonst irgendwas, deren ihr CEO alles gemacht hat oder noch machen wird, ja, dann kann ich überhaupt kein Smartphone mehr kaufen, weil dort Teile drin sind, die eben von chinesischen Firmen gebaut werden. Und zum Beispiel haben auch viele chinesische Firmen Verbindungen zu der chinesischen Regierung. Ich unterstütze aber trotzdem jetzt nicht automatisch eine Partei, auch wenn so ein Teil aus China kommt, ja, das ist eben die ganze Geschichte. Und wenn man sagt, ja doch, macht man, dann bitte komplett nichts mehr kaufen. Denn das ist die harte Realität. Ja, schwierige Sache also, heftige Sache. Und deswegen muss ich jetzt hier gerade mal meine Gedanken ordnen. Vielleicht mit der neuen Garmin-Uhr. Ich habe ja schon öfters gesagt, so kleine Uhren, die finde ich absolut lächerlich. Ja, eine richtige Uhr muss ein Hammer sein. Und ich glaube, Garmin hat mich da erhört bei der Garmin Venue, also VENU X1. Ja, die haben dort nämlich tatsächlich eine Uhr rausgebracht, die ist dermaßen groß, dass selbst ich das erste Mal geschluckt habe, als ich die gesehen habe. Die sieht aus wie so eine riesengroße Apple Watch. Weiß man nicht, warum sie sich ausgerechnet für das Design entschieden haben, aber das ist riesig, ja, Wahnsinn. Das ist also, das ist bei mir die Big Apple Watch, ja, aber ohne Apple. Das ist wirklich heftig. Heftig ist auch der Preis und das ist ein Grund, warum ich die Uhr leider auch nicht in Betracht ziehe, obwohl sie mir sehr gut gefällt. Finde ich wirklich gut. Ich würde so einen Riesenteil anziehen. Da hätte ich endlich mal was am Arm wieder. Ja, nicht schlecht. Aber $799, nee. Also so weit bin ich noch nicht, dass ich eine Uhr für $799 anziehe. Ich weiß, für manche sind das Peanuts, ja, aber für mich ist das zu viel, weil bei mir ist halt eine Uhr hauptsächlich ein Gebrauchsgegenstand. Und wenn ich da denke, was ich alles mit den Uhren mache, oh weia, das ist eine Outdoor-Watch, ja, aber wenn ich mir so das Glas angucke, ich weiß nicht, ob das die nächsten 10 Geocaching-Touren überleben wird, das müsste man dann erst ausprobieren. Und es wäre mir allein deswegen dann eben schon zu haarig, $799 dafür auszugeben. Und für einen Anzug ist die jedenfalls nichts. Das steht fest. Ich würde die trotzdem anziehen, ja, zu allen Klamotten. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man die eben jetzt nicht unbedingt zu einer Abendgarderobe anziehen möchte. egal, auf jeden Fall, so würde ich sie zwar nutzen, aber für den Preis, $799, also ich habe mir ja schon oft vorwerfen lassen, ich sei verschwenderisch, ja, manchen nennen es auch großzügig, ja, naja, genau, aber also so großzügig bin ich jetzt auch wieder nicht, danke. Da tut's meine 70 € Casio hier auch. Die hat schon einige Geocaching-Touren überlebt. Oh, tja. Okay, Google ist in den USA auch groß unter Beschuss. Nicht nur in der EU sind sie ja momentan unter Beschuss, sondern auch in den USA. Diesmal geht's wieder sogenannte Datenmissbrauch. Bräuche, ja, und zwar genau Cell Data, also das heißt die Daten, die eben mobilfunkmäßig anfallen. Interessant, dass die da dran kommen. Naja, egal. Auf jeden Fall $314 Millionen soll also hier Google jetzt dafür bezahlen. Ein kalifornisches Gericht hat es hier verhängt, dieses Urteil. Ich gehe davon aus, dass Google, sofern möglich, und ich glaube, das ist möglich, da auch noch gegen vorgehen wird. Allerdings, ja, ist die Strafe jetzt erstmal ausgesprochen. Man hat eben vor Gericht festgestellt, dass diese Daten tatsächlich missbräuchlich genutzt wurden. Das ist meiner Meinung nach eine Aussage, die ist sehr stark. Und ist in Wirklichkeit sehr viel harmloser. Und das sagt auch Google, dass diese Datentransfers harmlos sind. Ich selbst muss auch ganz ehrlich sagen, das sehe ich auch nicht als Problem an. da würde ich es eher noch als Problem ansehen, dass der Provider das weiß, der Netzbetreiber, und da gibt es kein, auch kein Opt-out, weil das ist einfach ja, ein Muss halt. Ne? Anders geht's nicht. Also wer das nicht haben will, der darf kein Smartphone und auch kein Handy benutzen. Denn auch mit einem normalen, uralten Non-Smartphone-Handy weiß der Netzbetreiber immer genau, wo man ist, in welcher Zelle. Ja. Und darum geht es um diese Zell-Daten. Und wenn er jetzt sagt, ja, aber eine Zelle ist ja ziemlich groß, das ist richtig. Aber wenn zum Beispiel drei Zellen in der Nähe sind, kann mit Triangulation der Standort relativ genau festgestellt werden. Das ist kein Hexenwerk, das geht schon, seit es Handys gibt. Ja, und von daher, ja, sieht man mal wieder, manches wird einfach aufgebauscht, aber tja, hätte vielleicht Google das im Vorfeld genauer kommunizieren müssen. So sind nun mal die Gesetze. Daran muss sich Google halt halten. Sowohl in den USA als auch in der EU. Und deswegen 314 Millionen Dollar Strafe. Wow, ist schon eine Hausnummer wieder. So, das Nothing Phone 3 ist ebenfalls jetzt offiziell. Ist ja vorgestellt worden auf einem speziellen Release-Event und ja, also die weiß jetzt, was es mit dem Glyph-Display auf sich hat, dieses Glyph-Interface, das ist ja abgeschafft worden. Jetzt gibt's Glyph-Matrix und das ist ein kleines monochrom LED-Display, Pixel-LED-Display, also so, ja, das ist tatsächlich ein Pixel-LED-Display. Von daher hat es einen gewissen Charme, ja. Ich weiß nicht, ob er diese kleinen Pixel-Monitore schon gesehen hat, da von Divoom oder so heißen die, ja. Sowas in Miniaturausführung ist quasi da hinten dran. Da kann man Laufschrift drauf machen, da kann man Logos einblenden, Animationen auch, und auch kleine lustige Apps darauf nutzen, ja. Um sein Phone zu personalisieren oder aber auch um zu spielen oder so, alles möglich, ja. Uhrzeit, Countdowns, hier wurde von Carl Pei persönlich eine Flaschendreh-App vorgestellt, also wenn ihr Flaschendrehen spielen wollt, ne, mit dem Handy könnt ihr das dann auch noch machen, auch wenn ihr keine Flasche zur Hand habt, ja. Ist schon ein lustiges Gimmick, ja. Manchmal aber auch alt nützlich, ne? Ja, ist okay, kann man lassen. Aber das ist nicht das Hauptding jetzt von dem Handy. Ich finde das Hauptaugenmerk ist eben auf die Ausstellung technische Daten zu legen. Haben hier eine drei Triple Camera System, ja, 50 Megapixel Kameras sind das. Und davon ist eine auch eine 50 Megapixel Periskopkamera mit dreifach optischem Zoom und Telemakro Möglichkeiten, ja. Und dann auch eine 50 Megapixel Ultraweitwinkelkamera und auch der Hauptsensor ist eben 50 Megapixel mit optischer Image Stabilisierung. Kann man eigentlich so lassen. Ja, also Kameras sind sicherlich okay. Wie die Kameraqualität ist, wird man dann bei Tests noch genau sehen. Ein 6,67 Zoll AMOLED-Screen geht in Ordnung, meiner Meinung nach, von der Größe her. 120 Hertz Bildwiederholfrequenz ebenfalls. 4500 Nits reicht, um die Netzhaut zum Glühen zu bringen. Auch kein Problem. Also 50 Megapixel Selfie-Kamera und ein Fingerprint-Sensor, der ist wohl im unterm Display angebracht. Genauer ist es hier nicht beschrieben. Was nicht so gut ist, meiner Meinung nach, ist der Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4. Also wenn es ein 8 Gen 4 gewesen wäre, hätte ich noch gesagt, okay. Ja, kann man lassen. Aber ein 8S Gen 4, kastrierter Prozessor, finde ich jetzt nicht ganz so gut. Aber es ist auch so, dass der jetzt nicht so langsam ist, dass man deswegen das Smartphone ausschließen müsste. Ja, also ist schon noch okay. Gibt Versionen 12 und 16 GB RAM. Keine Ahnung, ob es die 16 GB RAM-Version auch in Europa gibt. Und Versionen mit 256 bzw. 512 GB Storage. 5150 Milliampere Silikon-Carbon-Akku mit 65 Watt Wire-Charging, 15 Watt Wireless-Charging, IP68-Schutz, auch das ist ja okay. Nothing OS 3.5, basierend auf Android 15 noch. Und natürlich verspricht Nothing 5 Jahre Android-Updates und 7 Jahre Security-Patches. Ich sage es deswegen natürlich, weil ja seit 20. Juni müssen Anbieter mindestens 5 Jahre OS-Updates liefern. Ja, das ist Pflicht. Und von daher ist das also Pflichterfüllung. Nur mit den 7 Jahren Security-Patches, das finde ich nochmal sehr gut. 2 Jahre also nochmal zusätzliche Security-Patches. Und ganz ehrlich, dieses Gerät wird man in 5 Jahren nicht mehr nutzen können. Denke ich, vielleicht gerade noch so, weil der Prozessor, naja, wenn es kein kastrierter ist, würde ich sagen, 5 Jahre kein Problem, aber dem bin ich mir nicht so sicher. Wir werden sehen. Der Preis ist allerdings nicht so gut. Ja, die 12 GB Version soll 799 Euro kosten. 12 GB, 256 GB Storage und die 16 GB Version mit 512 GB Storage 899 Euro. Und vor allem bei der kleineren Version, für dieses Geld kriegt man wesentlich mehr, wesentlich besser ausgestattete Smartphones mit einem schnelleren Prozessor. Ja. Nur eben kein Matrix, Glyph-Matrix-Display hinten. Ja. Ob einem das dann eben so wichtig ist, muss dann jeder selbst entscheiden. Schlecht ist das Smartphone nicht. Wenn es 200 Euro billiger gewesen wäre, wäre es ein richtiger Renner gewesen. So ist es halt nur ein weiteres Gerät, das eben starke Konkurrenz hat und sogar noch von besser ausgestatteten Handys unterboten wird. Ja, muss man natürlich suchen. Ja, nicht jedes Handy ist da so gut. Und trotzdem günstiger, aber es gibt sie und deswegen ist es halt auch jetzt nicht mehr das Nonplusultra oder eine riesige Offenbarung jetzt mit diesem Nothing Phone. Tja, so ist das. Ja, Notebook LM für Android vermisst ein paar Funktionen, was es eben zum Beispiel in der Webversion gibt, zum Beispiel die Suche, kann man da nicht machen tatsächlich. Und es ist sehr limitiert. Ich habe die Notebook LM App bei mir tatsächlich installiert, aber ich habe bisher alles tatsächlich immer über diese App gemacht, beziehungsweise nicht über die App, sondern über das Web gemacht und dort dann eben das Ganze eingefügt. Ja, das wäre doch mal wieder eine Frage an Gemini. Ja, Moment mal. Du sag mal, warum gibt es denn bei Notebook LM Android-App so große Unterschiede zur Web-App? Die ist ja wesentlich besser, die Web-App. Und bei der Android-App fehlen viele Funktionen. Notebook LM ist im Moment noch etwas umfangreicher. Google arbeitet aber ständig daran, die Android-App zu verbessern und neue Funktionen hinzuzufügen. Vielleicht wird sie ja bald genauso gut sein wie die Web-Version. Was genau vermisst du denn in der Android-App? Dass man zum Beispiel keine neuen Notebooks anlegen kann. Ja, das stimmt. Im Moment kannst du in der Android-App noch keine neuen Notizbücher erstellen. Das geht nur in der Webversion. Aber du kannst dir ja auf dem Computer ein paar Notizbücher anlegen und die dann auf deinem Handy nutzen. Was ist denn mit der Quellensuche? Also, die Quellensuche ist in der Android-App etwas eingeschränkter als in der Webversion. Du kannst zwar suchen, aber es gibt noch nicht alle Filteroptionen. Aber Google arbeitet ja daran, die App zu verbessern. Vielleicht wird die Quellensuche ja bald genauso gut sein wie auf dem Computer. Na, hoffentlich dauern die Verbesserungen nicht so lange wie bei Google Fotos und Ultra HDR, sonst warten wir noch in 10 Jahren. Ich verstehe deinen Frust. Es ist wirklich ärgerlich, wenn man auf wichtige Funktionen so lange warten muss. Aber vielleicht überrascht uns Google ja und bringt die Verbesserungen schneller als erwartet. Okay, danke. Kein Problem. Gibt es sonst noch etwas, das du wissen möchtest? Ja, vieles, aber im Moment war es das. Alles klar. Wenn du noch Fragen hast, bin ich für dich da. Naja, okay. So sieht's aus. Also, ja, unsinnige Unterhaltung, ganz klar, weil Lösung gibt es ja keine. Aber vielleicht wird ja das wahr, was man immer vermutet, nämlich dass alles, was man hier so über Gemini und so weiter reinquatscht, dass das irgendwo ankommt. Ja? Und vielleicht gibt ja dann Gemini irgendwann den Google-Entwickler-Teams mal einen Hinweis, ne? Da fragen Leute danach. Okay, ich gebe es zu. Wenn ich gerade 1 Million Leute danach fragen, wird es keinen interessieren. Okay. So, LG und das Mobiltelefon, das ist jetzt endgültig Geschichte, denn alle Supports Anhänge sind eingestellt worden, alle Supports Anwandlungen, das heißt, es gibt jetzt offiziell die Smartphone-Business-Sparte von LG nicht mehr. Und damit ist das Kapitel erstmal abgeschlossen. Ob irgendwann LG wieder zurückkommt auf dem Markt, was Smartphones betrifft, dürfte sehr fraglich sein. Wenn man ein LG-Gerät hat, sollte man es, wenn es nicht, eigentlich sollte man das schon viel, viel früher ersetzen, denn ja, schwierig, ja. Da wird eben auch auf die Sicherheitsupdates vielleicht nicht mehr ganz so viel Augenmerk gelegt. Damit ist es ja jetzt aber vorbei, das heißt, es gibt überhaupt keine Unterstützung mehr, keine Sicherheitsupdates mehr, keine Entwicklung mehr, gar nichts mehr. Das heißt, das war es jetzt endgültig und damit ist jetzt LG komplett raus. Hoffentlich passiert Sony nicht das, was LG passiert ist. Wir haben ja vor Jahren schon mal drüber spekuliert und das sah es wirklich schlimm aus und alle sind eigentlich davon ausgegangen, dass Sony genau wie LG die Mobilfunksparte einstellt. Was wir nicht da mit bedacht haben, war halt, dass Sony als japanische Firma eben extrem auf ihr Image achtet, was die Verfügbarkeit von Sachen eben anbelangt. Das heißt, für so ein großes Unternehmen gibt es nicht einfach so die Möglichkeit zu sagen, wir machen jetzt keine Smartphones mehr. Ja? Stattdessen macht man was anderes. Man lagert die Produktion aus und verkauft dann aber diese Geräte unter dem Label Sony. So soll es ja passieren. Und ich glaube, das wird jetzt auch in der Chefetage ganz genau so gesehen, denn das neue Sony Xperia 1 Mark 7 hat momentan offenbar große Probleme und deswegen ist der Verkauf in Japan erstmal eingestellt worden. Ihr habt richtig gehört. Das ist schon ein kleines Desaster, finde ich. So ein Top-Gerät, und das ist es auf jeden Fall, für 1.500 Euro. Mit, sagen wir mal, durchschnittlichen Funktionen. Ja, da gibt es eigentlich nur einen Grund, Qualität. Und dafür stehen ja die japanischen Marken eigentlich. Aber auch hier, das Sony wird schon lange made in China produziert. Ja, ist auch nicht besonders schlimm, dass es so ist. Das machen viele Firmen, auch japanische Firmen. Outsourcing gibt es auch in Japan. Und die werden aber streng kontrolliert, diese Fertigungsmaschinen. Und oftmals gehören auch diese Firmen in China tatsächlich Sony. Ja. Und deswegen, nach dieser Änderung sollen es tatsächlich wirklich unabhängige Drittanbieter sein, die Geräte funktionieren. Aber das hier, das kommt noch von Sony. Ja. Und das Problem ist, dass es offenbar einen Fehler gibt, dass Geräte tatsächlich nicht mehr anschalten lässt. Das heißt, die Geräte werden quasi geprickt, ja, wie das immer so schön heißt. Ja. Man kann sie dann nicht mehr neu starten. Und es gibt auch andere Schwierigkeiten. Das heißt, hier werden die Leute nicht sehr begeistert sein. Weiterhin treten auf, auch nicht ganz so schlimm, aber immerhin, einfach zufällige Shutdowns. Das heißt, das Handy schaltet sich einfach aus oder es rebootet. Und wie gesagt, in einigen Fällen kann man das Gerät danach nicht mehr anschalten. Das ist schon ziemlich heftig. Zwar hat Sony jetzt ein Software-Update rausgegeben, dass sie das was bewirken soll, aber es hat wohl nicht so gut geklappt, wie man sich das erhofft hat, denn der Verkauf von diesen Geräten in Japan ist jetzt eingestellt worden. Ich weiß nicht, ob das eine Sache ist, weil, naja, in Japan sind die Verbraucher nicht ganz so, vor allem die, die viel Geld ausgeben, die sind nicht so schmerzbefreit, wie das in Europa der Fall ist. Japaner erwarten in allem Perfektion. Und wenn die dann ein Gerät kaufen für 1.500 Euro und das Ding funktioniert nicht einwandfrei, ja, dann werden die richtig sauer. Und ich glaube, das gibt es auch her, dass dann sogar Wiedergutmachung gefordert werden kann von Sony. Ja, ja, so ist das. Schadensersatz, ne? Und deswegen denke ich, ist das vielleicht auch deswegen ein Grund. In anderen Regionen ist der Verkauf jedenfalls nicht eingestellt worden bis jetzt. Gibt allerdings auch nur noch Europa und wenige anderen Länder, in denen es verkauft wird. Die USA ist ja davon ausgenommen. Keine Ahnung, anhand der Gerätemenge, die verkauft wird, ja, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern in Europa, bis da vielleicht was kommt von den Leuten. Jedenfalls eine unschöne Sache, und wäre natürlich schön, wenn das Problem nur jetzt auf Japan beschränkt würde, dass das dort irgendwas wäre mit den Versionen, die eben in Japan verkauft wurden. Ja, aber ja, ich habe da so Befürchtungen, dass das auch andere treffen könnte. Ja, und damit ist ein weiteres Problem aufgetaucht, wenn man, wie gesagt, so ein extrem teures Smartphone mit eigentlich Standardfunktionen rausbringt und dann auch die Qualität nicht 100% perfekt ist, naja, perfekt gibt es nicht, aber ne, so gut wie perfekt ist, dann gibt es eben ein Erklärungsproblem, warum ist das Teil so teuer, warum sollte man sich das holen, und da kann ich nur mit den Schultern zucken. Ich weiß es nicht, ja, also ich bin mit meinem Sony Xperia 1 Mark 6 ja sehr zufrieden, aber das war, hat auch so viel gekostet, ja, hat einen Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor drin, das heißt, auch der Prozessor war damals gerade noch so okay, ne? Jetzt mit den Elite-Prozessoren ist es genauso. Hier ist ein Elite 1 drin, jetzt kommt auch schon der Elite 2. Also immer so am Ende, bevor ein neuer Prozessor kommt, kommt ja immer das Sony-Smartphone dann raus. Und so haben sie es auch diesmal gemacht. Und da fragt man sich halt schon, warum sollte man so viel Geld bezahlen? Es ist wirklich ziemlich traurig und wirft schon wieder neue Diskussionen auf, Fragen auf nach dem Sinn dahinter, ob Sony da vielleicht nicht das jetzt wieder zum Anlass nehmen soll. Wie gesagt, ich glaube, da ist der japanische Stolz ein bisschen im Weg. Sony will eben eine komplett wollen eben ihren Kunden was Komplettes anbieten, und da wollen sie eben auch ein Smartphone im Sortiment haben, selbst wenn sie selbst vielleicht schon nicht mehr so wirklich daran glauben, damit erfolgreich zu sein. Darum geht es eben, glaube ich, auch nicht bei Sony. Aber es muss dann eben schon qualitätsmäßig top sein. Ja, übrigens, wir haben ja in den letzten Wochen öfters darüber gesprochen, und zwar mit Samsung, Apple, Google, alle chinesischen Marken. Irgendwo gibt es ein Problem. Ja, mit den Batteriegrößen. Während Samsung, Apple und Google immer noch die Mini-Batterien hat, haben in China die Akkus riesengroße Dimensionen angenommen. Nicht in der Größe, sondern in der im Speicherinhalt. 7000 mAh ist zum Beispiel dort keine große Sache mehr. Ja, während hier 5200 so ungefähr die Grenze ist. Und es war schon auffällig. Viele chinesische Geräte haben in China größere Akkus drin als in Europa, selbst wenn sie dann in Europa auch veröffentlicht wurden. Und jetzt ist wohl auch klar, warum. Denn es gibt Bestimmungen sowohl in den USA als auch in Europa, die eine maximale Größe von Akkus definieren, bevor diese Geräte als besonders gefährlich gelten. Das wäre kein Problem. Die darf man verkaufen, auch wenn es das mal anders geheißen hat. Das stimmt nicht. Das sieht man schon daran, weil es auch Powerbanks gibt mit 20.000 mAh. Kein Problem. Auch Tablets mit Riesenakkus gibt es. Auch das ist kein Problem. Und übrigens auch Ulefones und so weiter, die chinesischen Marken, die kann man bestellen. Und auch mit, ich habe ja hier ein Q-Bot mit 10.040 mAh Akku. Auch das ist kein Problem. Nur die Spezifikation schreibt dann vor, dass beim Transport das Ganze anders gehandelt werden muss. Und das wird teuer. Also kann ich jetzt hier ehrlich gesagt weder den USA noch der EU die Schuld in die Schuhe schieben, sondern ich muss die Schuld ganz einfach den Herstellern in die Schuhe schieben. Dann müssen die eben mehr bezahlen für die für den Transport. Und ehrlich gesagt, wenn Xiaomi seine Akkus wieder reduziert und das Gerät trotzdem teurer ist als in China, dann frage ich mich schon, ob man uns hier eigentlich an der Nase herumführen möchte. Dann möchte ich bitte auch den großen Akku und dann soll eben Xiaomi gucken, wie sie ihre Transportkosten bezahlen sollen. Das interessiert mich als Kunde nicht. Ja? Dann müssen die eben das machen. Also ich werde da stark danach gucken. Ich werde keine kastrierten Geräte kaufen für Europa. Definitiv. Und ehrlich gesagt, da muss was passieren. Aber nicht von der EU her und nicht von der USA her, sondern ganz einfach von den Anbietern her, dass die nicht hier probieren, diese Transportkosten zu sparen und dann deswegen kleinere Akkus einbauen. Das ist schon ziemlich heftig, meiner Meinung nach. Dass es erlaubt ist, daran besteht kein Zweifel. Es gibt viele Geräte, die haben eben höhere Kapazitäten und es geht auch. Und ehrlich gesagt, wenn es die Hersteller hinkriegen, die Geräte bei uns zu verkaufen, dann müssen die eben auch die selbst hinkriegen, hier die anderen Smartphones. Und es fällt schon auf, dass gerade so große Firmen wie Xiaomi sich dann davor drücken, das ist schon ziemlich doof. Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch Google mit seinen Pixel-Geräten, die brauchen mehr Akku und zwar ganz, ganz dringend. Das geht ja so nicht weiter. Google tut immer mehr Dienste beschneiden, immer weniger Notifications beziehungsweise immer weniger Hintergrunddienste aktualisieren. Mittlerweile braucht eine Mail teilweise 5 Minuten, bis die bei mir ankommt. Das ist ja, das war ich in der Pre-Smartphone-Era mal gewohnt, dass eine E-Mail so lange braucht. Also normalerweise ist mein Desktop-E-Mail-Client wesentlich schneller als Gmail. Das finde ich schon ziemlich heftig. Und von daher, ja, also ich kann nur eins sagen, müssen sich die Firmen was einfallen lassen, beziehungsweise da müssen sie einfach die Kosten dafür bezahlen. Teuer genug sind die Handys, da kenne ich keine Gnade. So, Pebble hat einen Halo Smart Ring rausgebracht in Indien und von dem hoffe ich, dass der auch in Europa rauskommt. Der hat nämlich ein kleines Display drin. Ja, hat kein ECG, also keine richtige wirklich aussagekräftige Messung, sondern nur eben die Pulsfrequenz, Schlafüberwachung und so weiter. Aber wer jetzt ein ECG nicht braucht, also ein Elektrokardiogramm am Gerät, der ist damit wohl zufrieden, kann Datum einblenden, Schrittzahl und so weiter und so weiter. Und sieht richtig gut aus. Und der Preis, haltet euch fest, 49 Euro. Das sollte doch eine Sache sein. Ja? Da würde ich also nicht zögern, wenn ich die ECG-Funktion nicht gerne so gerne hätte, würde ich da nicht zögern, sondern sofort es kaufen. Das ist eigentlich ultimativ, muss ich sagen. Ja. Display hat man immer noch Möglichkeiten, die wichtigsten Infos zu bekommen. Und ja, also das ist einfach sehr, sehr genial. Und es ist auch so gemacht, dass es nicht weiter aufträgt und so. Also eigentlich ist das Ding perfekt, was hier Pebble mit dem Halo Smart Ring rausgebracht hat. Ich bin übrigens noch am Überlegen, ob das dasselbe Firma ist wie diese Pebble, weil die sind ja jetzt zurück. Da muss ich jetzt gerade mal gucken. Ich glaube nicht. Und genau, ich glaube nicht, dass die was miteinander zu tun haben. Wenn ich mir denen ihr Smartwatches angucke, ist das was ganz, ganz anderes. Das wird Probleme geben, denke ich, früher oder später, denn die Firma Pebble ist ja eigentlich zurück. Ja, also die Pebble Smartwatches sind ja zurück. Und jetzt gibt es aber wohl schon eine Firma Pebble in China. Also das wird noch Schwierigkeiten mit sich bringen, glaube ich. Ja. Naja, immerhin. Übrigens ist auch eine Gestensteuerung damit drin. Also man kann zum Beispiel, wenn man die Hände dann bewegt, zum Beispiel den Finger bewegt, dann kann man auch am Handy Aktionen durchführen, wenn man das möchte. Also so eine Gesture-Function ist da mit drin. Coole Sache, oder? Also ich finde, das Ding ist ein echter Winner. Und vor allem preismäßig schickt es die Konkurrenz komplett auf die Bretter. Bin mal gespannt, was da passiert. Da gibt es bestimmt bald irgendwelche vorgeschobenen Patentklagen, weil die kriegen nämlich sonst die Krise mit ihren 399 € Smart Rings. Die können nämlich überhaupt nichts mehr als dieser für 49 €. Ja, gar nichts mehr. Im Gegenteil, sogar noch weniger, weil die haben kein Display, aber der schon. Ha! Tja. So, und dann noch mal kurz was zu den Updates. Ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt. Seit 20. Juni ist es in der EU Pflicht, dass 5 Jahre Updates auf die Geräte, Software-Updates oder OS-Updates geben muss. Ja. So wird es interpretiert. Und viele haben da schon auch fest zugesagt. Heise hat da einige Anfragen gestellt. Und die meisten haben tatsächlich eben auch gesagt, ja, wir versprechen das so, wie es eben da vorgegeben wird. Wer es nicht versprochen hat, ist übrigens Apple. Ein weiterer Punkt, wo ich sagen muss, das ist eine Taktik, die ist wirklich das allerletzte. Ich habe keine Ahnung, was die jetzt machen, warum die sich gerade wieder unnötig in den ins Abseits schießen, beziehungsweise sich, naja, man könnte fast meinen, da steckt ein Plan dahinter. Man will gar nicht beliebt sein, ja, man will der Arsch der Smartphone-Ära sein, irgendwie, so habe ich das Gefühl, ja, sorry. Ansonsten kann ich mir das nicht erklären, warum man immer wieder solche Fehler macht. Apple macht doch sowieso schon seit eh und je sehr lange Updates. Ich glaube, mehr als 5 Jahre. Warum können die es einfach nicht versprechen? Wie so ein Kleinkind, ja, auf den Boden stampfen und sagen, nein, wenn es die EU will, machen wir es erst recht nicht. Ja, also so kommt es gerade vor. Lächerlich. Ein lächerliches Verhalten von Apple hier. Ja, was ist nur los? Ja, also das kann ich nicht nachvollziehen, sowas. Aber, naja, okay. Ich habe schon längst aufgehört, bei solchen Multiunternehmen nach Logik zu fragen. Google ist da auch oftmals nicht besser. Ja? Aber wenigstens hier sehen sie dann kein Problem, sich unnötig unbeliebt zu machen. Ja? Und haben das natürlich auch für ihre Pixelgeräte garantiert. Und damit ist es kein Problem. Und wenn Apple oder irgendein anderer Hersteller denkt, sie kommen damit rum, das wird für die eine teure Geschichte. Denn ich bin überzeugt davon, dass wenn das tatsächlich nicht eingehalten wird, dass man dann auch den Kaufpreis zurückfordern kann. Dann wurde man nämlich getäuscht. Ich bin kein Jurist, ich weiß es nicht, aber normalerweise gibt es hier dann relativ wenig Gnade vom Gesetzgeber, ja, denn wenn hier etwas verkauft wird, wenn etwas Pflicht ist und man verkauft es, dann muss man es auch einhalten, wenn nicht, wird es richtig teuer für die Firmen, nicht als Strafe, sondern weil die dann eben dem Kunden das Teil ersetzen müssen. Und das heißt, entweder kriegen die Kohle zurück oder die kriegen ein neues Gerät, zu diesem Preis, das dann wiederum die Anforderung erfüllen muss. Ja. Bam. Nicht schlecht, oder? Also, wie gesagt, kein Jurist, aber so ist es eben normalerweise gang und gäbe, dass Firmen sich vor diesen Regeln einfach drücken. Das ist ehrlich gesagt, das nimmt in letzter Zeit sehr starke Ausmaße an. Und ich kann nur hoffen, dass die Gesetzgeber hier auch knallhart durchgreifen bei solchen Firmen. Es kann nicht sein, dass Multimilliarden-Dollar Unternehmen hier versuchen, Gesetze einfach zu ignorieren. Das muss heftige Auswirkungen haben, bis zum Verkaufsverbot. Ja, das ist definitiv notwendig, um den Herstellern auch zu zeigen, entweder haltet ihr euch an die Gesetze oder hier ist die Tür, ihr könnt gehen. So einfach ist es. Das wäre zwar im Endeffekt natürlich auch schlecht, wenn viele Hersteller sich zurückziehen würden vom Markt, vom europäischen, klar. Andere Hersteller würden aber vielleicht dann anfangen, diese Lücke auch zu füllen. Von daher denke ich, werden diese Firmen auch nicht auf den europäischen Markt verzichten wollen. Und das sieht man ja auch an den Aussagen von den meisten Geräten. Ja, also Google, Samsung, Fairphone und so weiter, das ist eh kein Problem. Die haben sowieso schon 7 Jahre Updates ab Verkaufsstart versprochen. Die Regel ist übrigens ab Verkaufsende 5 Jahre. Ja, also das heißt, wenn ihr jetzt ein Gerät kauft und es ein Jahr auf dem Markt, habt ihr im Prinzip 6 Jahre Updates Pflicht oder Garantie. Ja, so. Und das heißt ab Verkaufsende. Ja. Und wenn hier versprochen wird, ab Verkaufsstart, dann ist es normalerweise, wenn man sagt, okay, ein Jahr wird das Gerät normalerweise verkauft, dann kommt ja schon das nächste, ja, nächste Modell. Und dann ist das absolut okay, dass man dann sagt, okay, ein Jahr mehr, ne, kriegt man dann noch. Also das ist absolut okay. Und ansonsten, ja, so sieht es also aus. Ich muss schon sagen, das ist nicht sehr schön, aber wie gesagt, die meisten haben sich da geäußert. Übrigens, diese Aussage mit 5 Jahre Updates ab Verkaufsende, ja, das ist so ein bisschen schwammig formuliert. Von daher, wenn man zu Ungunsten von den Kunden ausgehen würde, ja, müsste man dann sagen, 5 Jahre ab Marktstart. Ja, also genau umgekehrt eigentlich. Aber okay, wir werden es dann sehen. Das reicht jedenfalls auch schon. Und wenn sich da dann eine Firma querstellt, werden wir sehen, was passiert. Also Apple, lächerlich, wirklich lächerlich. Unglaublich. Immer wenn mir Apple gerade wieder sympathisch wird, hauen sie so Sachen raus. Ich verstehe das nicht. Haben die mich auf der Agenda? Passt auf, dass wir dem Rio nicht gefallen. Ja, der könnte sich sonst noch ein Apple-Gerät kaufen, um Himmels Willen. So kommt mir es gerade vor. Immer. So, dann komme ich zum Schluss zur App der Woche. Und diesmal ist es ein Game. Oh, was Wahnsinn, oder? Irre, ne? So eine Überraschung. Ja. Revenge of the Queen. Und von Skyhorse. Und ich muss sagen, das ist einfach eine sehr schön, fantastisch gemachte App mit einer richtig guten Story drin. Ja. Man kriegt hier eine Chance, ja, alles noch einmal zu erleben. Ja, die ganzen dramatischen Sachen, die passiert sind, ja. Man hat seine Liebe zurückgelassen und muss dann jetzt hier im Palast eben das alles genau beobachten. Das ist alles sehr gefährlich und letztendlich ist es Ziel, dass man sorgfältig plant, dass man sich rächt und den Thron besteigt. Hört sich schon krass an, ja. Aber wie schön das alles umgesetzt ist. Die Idee dieser Story ist richtig schön. Quasi eine Wiedergeburt und dann konnte man aus den Fehlern lernen und muss jetzt eben zielgerichtet darauf hingehen, dass man eben den Thron besteigt und damit das klappt, hat man jede Menge Aufgaben zu bewältigen. Teilweise denkt man, wow, das ist komisch, aber vielleicht sollte ich erstmal sagen, warum sich das vielleicht so anfühlt. Das spielt nämlich im alten China. Ja. Und entsprechend fantastisch sind auch die Kleider hier aufgemacht. Das ist wirklich wunderschön. Und man kann hier mit Restaurants, ja, kann man hier anfangen. Ja, Wahnsinn. Dann muss man Felder bestellen, Garten bestellen, ja, Gärten bestellen, mit schönem Make-up glänzen bei Audienzen beispielsweise. Das Ganze gilt auch für diese unglaublich schönen, altertümlichen chinesischen Outfits, die es da gibt, die wirklich extrem extravagant sind, Wahnsinn. Und auch Bindungen muss man eingehen, ja, um eben die Macht auch zu festigen. Ja, da ist schon wichtig, dass man mit dem Graf oder mit dem Doktor, mit dem Ehrenwerten sich gut stellt, ja, und so weiter und so weiter. Das ist schon sehr, sehr strategisch ausgeklügelt. Dann muss man auch alles managen, ja, also nicht nur das Restaurant, sondern richtig alles im Griff behalten, die ganzen Finanzen und sogar Farmen kann man da, also richtig Farmen aufbauen, ja, um damit wieder die Macht quasi zu festigen. Vieles ist auch als Animation zu sehen, was die Geschichte eben sehr schön weiterbringt, ja. Und am Anfang ist es ein bisschen verwirrend, da ist sehr viel Geschichte und ich denke aber auch, das macht den Charme von diesem Spiel auch aus. Guckt es euch an. Zwischendrin gibt es immer mal wieder Spielekomponenten, damit es nicht so langweilig wird und dann wird die Geschichte weitererzählt, ja. Und trotzdem wird es dann immer besser und schöner. Ja, man kommt hier in Versuchung, Geld auszugeben. Natürlich gibt es hier In-App-Purchases, ja. Aber wer Geduld hat, kann auch genug Materialien und Sachen zusammenkriegen, um zum Beispiel neue Kleider freizuschalten, ja, oder eben Make-up und so weiter. Ansonsten, ja, kommt man natürlich da schnell in Versuchung, etwas zu kaufen, um eben da schneller voranzukommen. Aber Vorsicht, das kann dann auch ins Geld gehen. Revenge of the Queen ist auf jeden Fall ein Spiel, das mal ganz anders ist, mit einer richtigen, tiefgründigen und krassen Story, meiner Meinung nach. Und sich auch auf diese Story quasi stellt, und zwar komplett. Und da werden dann eben diese Games, die quasi in diesem Spiel drin sind, umso besser und interessanter, weil man eben das große Ziel vor Augen hat, um das zu schaffen. So schön und so toll gemacht. Vielleicht liegt es auch am Ambiente, dass man sofort verzaubert wird von diesen alten chinesischen Designs, die eben dort in dem ganzen Spiel vorhanden sind. Also super toll. Revenge of the Queen von Skyhorse, kostenlos im Play Store. Damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch diese Woche auch wieder Spaß gemacht und ihr hattet ein paar interessante Infos. Die Community findet ihr unter mastodon.africa/@thenetcast, #thenetcast bitte nicht vergessen, oder in der YouTube-Community unter den Videos, Kommentare immer gern gesehen. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!